gehört. Der Mann, die mich fliehe, er soll sich hier erfreuen. Ich soll durch Liebeswande vereint mit ihm sie sehen. Die Glut in mir entzündet, doch meine Glut nicht heilt. Doch meine Glut nicht heilt. Ich soll ein Glück entbehren, das mir ein Knecht entziehe. Der Wolle, die mich fliehe, der soll sich hier erfreuen. Ich soll durch Liebesbande bereit mit ihm sie sehen. Die Glut in mir entzündet, doch meine Glut nicht heilt. Doch meine Glut nicht heilt. Nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein. Ich werde dir nicht weichen, verräterischer Bube. Du solltest dich erreichen. Du solltest dich erreichen, mir Qualen zu bereiten. Vielleicht noch so verspotten mich, verspotten mich. Auf meiner Liebeslust darf ich der Hoffnung leben, Rache dir zu nehmen. Bild von meiner Seele und frei dich bald mein Blut, und frei dich bald, und frei dich bald mein Blut. Ich werde dir nicht weichen, verräterischer Bube. Du solltest nicht erreichen, mir Qualen zu bereiten. Vielleicht noch zu verspotten mich, verspotten mich. Ob meiner Liebeslust darf ich der Hoffnung leben, Rache an dir zu nehmen. Bild von meiner Seele und freu dich bald mein Blut, und freu dich bald, und freu dich bald mein Blut, und freu dich bald, und freu dich bald mein Blut, und freu dich bald mein Blut, und freu dich bald mein Blut.